Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 569 an Schiller. Man wird heute früh um 10 Uhr Vorprobe von der Audienz und dem Bankett haben. Nachmittag 5 Uhr kommen wir wieder zusammen und fangen das Schauspiel von vorne an. Wenn wir nur 3 Akte probieren, so haben wir Zeit genug, was nötig sein sollte, zu wiederholen. Ich wünsche Sie heute Mittag zu Tische zu sehen, damit man doch auch wieder wisse, dass man einander so nahe ist. Sagen Sie mir ein Wort hierüber. Weimar am 28. Januar 1799. Geht.